Unterlass das Offenkundige an Sünde und das Verborgene. Gewiss, denen, die Sünde erwerben, wird das vergolten, was sie zu begehen pflegten.